Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So I said I will continue this thought today and I will keep my promise. Ich habe gesagt, ich werde diesen Gedanken heute fortsetzen und ich halte mein Versprechen. I do not believe that Paul was ever supporting this elitism or this attitude of a clique. Ich denke nicht, dass Paulus jemals dieses Elite-Denken oder diese Cliqueneinstellung unterstützt hat. You know that within the same church there were little groups that were more important. Wo es innerhalb derselben Gemeinde kleine Gruppen gibt, die wichtiger sind. So then why did he tell them that he has a special request? Warum sagt er ihnen dann, dass er eine besondere Bitte hat? To give very special recognition to Stephanas and his family. Er möchte Stephanas und seiner Familie eine ganz besondere Anerkennung zuteil werden lassen. Look, he told them that they were the very first converts in Achaia, so obviously that was very special to him. Er sagt ihnen, dass sie die allerersten in Achaia waren, die sich bekehrten. Offensichtlich war das etwas ganz Besonderes für ihn. But I don't believe that that's why he said it. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund für seine Worte ist. Look what he says after this. Schau, was er danach sagt. And they have fully devoted themselves to serve God's holy people. Und sie haben sich voll und ganz dem Dienst am heiligen Volk Gottes hingegeben. See, the reason why he wants them to recognize him especially is because of what they did for the church. Er möchte, dass sie sie besonders dafür würdigen, was sie für die Gemeinde getan haben. If you think, wenn du denkst, that Paul said that for the sake of them, dass Paulus das um ihretwillen sagt, then you have to also believe that he contradicted himself within two sentences. Dann glaubst du auch, dass er sich innerhalb von zwei Sätzen widerspricht. Think about this. Überleg mal. The very sentence before he says, the motivation, everything must be selfless love. Noch im Satz davor sagt er, die Motivation für alles muss selbstlose Liebe sein. And if he would have said for them to specially recognize Stephanas and his family, wenn er gemeint hätte, sie sollen Stephanas und seine Familie besonders anerkennen, because he preferred them or he loved them more than others, he would have contradicted himself. Weil er sie bevorzugt oder mehr liebt als andere, dann hätte er sich selbst widersprochen. I believe the reason why he said that is because he said it for the very Corinthians. Ich denke, der Grund, warum er das sagt, liegt an den Korinthern selbst. It's very interesting. Das ist sehr interessant. As much as you receive from somebody is as much as you recognize or honor them. So viel, wie du von jemandem empfängst, ist genauso viel, wie du ihn anerkennst oder ehrst. You see, I don't like to teach this. Even though it's biblically true, and maybe I should. Vielleicht sollte ich es tun, aber ich lehre das nicht gerne, obwohl es biblisch korrekt ist. The reason why I like to teach it because I've seen this abuse. Der Grund, warum ich es nicht gerne lehre, ist, weil ich gesehen habe, wie es missbraucht wurde. Could it be that I am reacting? Yes, could be. Könnte es sein, dass ich darauf reagiere? Ja, das kann sein. But I've seen preachers preach that you have to honor the man of God, honor the man of God. Aber ich habe Prediger gesehen, die gepredigt haben, man müsse den Mann Gottes ehren, ehre den Mann Gottes. And they did it so that they could get honor. Sie taten es, um selbst Ehre zu bekommen. But Jesus said that we should never seek honor for ourselves. Aber Jesus sagt, dass wir niemals Ehre für uns selbst suchen sollen. That's what he taught us and that's how I do it. Das lehrt er uns und so mache ich es auch. But there is another side of the truth. Aber es gibt noch eine andere Seite der Wahrheit. And you know, sometimes I think maybe I should teach it more because for the sake of the people. Und manchmal denke ich, um der Menschen willen, sollte ich es vielleicht mehr lehren. And here is the other side of the truth. Hier ist die andere Seite der Wahrheit. You will receive as much from somebody who God sent as much as you honor them. Du wirst von jemandem, der gesandt wurde, genauso viel empfangen, wie du ihn ehrst. I could prove this to you from many Bible verses. Ich könnte das anhand vieler Bibelverse beweisen. In Nazareth, they did not honor Jesus and they couldn't receive anything of his supernatural power. In Nazareth ehrten sie Jesus nicht und sie konnten nichts von seiner übernatürlichen Kraft empfangen. But in Galilee they honored him and that's where Jesus could do the first miracle. Aber in Galiläa verehrten sie ihn und dort konnte Jesus das erste Wunder tun. And it is throughout the Bible that we see that we will receive according to how we've learned to honor the vessel that God has chosen to use. In der Bibel sehen wir, dass wir empfangen werden, je nachdem, wie wir gelernt haben, das Gefäß zu ehren, das Gott erwählt hat, um es zu benutzen. So in the whole context, what Paul is saying from chapter 13 on. Im gesamten Kontext dessen, was Paulus ab Kapitel 13 sagt, walking in real love, recognizing the body, in wahrer Liebe zu wandeln, den Leib anzuerkennen, I believe Paul understood and he wanted them to understand. Glaube ich, dass Paulus verstand und er wollte, dass sie es auch verstehen. That only to the measure as they recognize them can they now receive through them. Dass sie nur in dem Maß, wie sie sie anerkennen, durch sie empfangen können. Look what he says. Schau, was er sagt. He says they were the first converts in Achaia and they have fully devoted themselves to serve God's holy people. Sie waren die ersten in Achaia, die sich bekehrt haben und haben sich voll und ganz dem Dienst am heiligen Volk Gottes hingegeben. These people were totally surrendered to serve people. Diese Menschen haben sich völlig hingegeben, um den Menschen zu dienen. Now, what happens if you don't give somebody special recognition that is coming to serve you? Was passiert, wenn du jemandem, der dir dienen will, keine besondere Anerkennung zuteil werden lässt? Obviously, they cannot serve you as well as God wants them to. Offensichtlich kann er dir dann nicht so gut dienen, wie Gott es von ihm möchte. You see, who uses is you who don't give special recognition. Wer verliert bist du, wenn du ihm keine besondere Anerkennung schenkst? And in the whole context of selfless love, I believe Paul was concerned about the very church in Corinth. Ich glaube, dass Paulus besorgt war, was die selbstlose Liebe in der Gemeinde in Korinth angeht. Can you imagine how sad? Kannst du dir vorstellen, wie traurig das sein muss? If there is an entire family, because Paul is talking here about Stephanas and his family. Es gibt eine ganze Familie, denn Paulus spricht hier von Stephanas und seiner Familie. So there is an entire family that has dedicated themselves to serve God's people. Es gibt also eine ganze Familie, die sich in den Dienst des Volkes Gottes gestellt hat. The people could receive so much of God through this family. Die Menschen könnten so viel von Gott durch diese Familie empfangen. But they can't. Aber sie können es nicht. Because they don't recognize them. Weil sie sie nicht anerkennen. So we need to recognize who the Lord sent and who the Lord uses. Wir müssen anerkennen, wen der Herr gesandt hat und wen der Herr gebraucht. And as we do that, we can receive through them as a channel. Sobald wir das tun, können wir durch sie als Kanal empfangen. And then tomorrow we will continue to see what else he has to say. Morgen sehen wir weiter, was er noch zu sagen hat. See you guys tomorrow. Bis morgen.